Und nun, gnädiges Fräulein, lassen Sie es mit dem armen Major gut sein. Oh, über die Vorbitterin. Als ob der Knoten sich nicht von selbst bald lösen müsste. Oh, mein Fräulein, welche Gerechtigkeit, welche Gnade. Das ist mehr, als ich verdiene. Mein Glück, meine Ehre, alles ist wiederhergestellt. Lesen Sie selbst, mein Fräulein, lesen Sie selbst. Wenn Ihnen ein Gefallen damit geschieht, Herr Major. Mein lieber Major von Tellheim, ich tue euch zu wissen, dass der Handel, der mich um eure Ehre besorgt machte, sich zu eurem Vorteil aufgeklärt hat. Die Hofstaatskasse hat Order, euch den bewussten Wechsel wieder auszuliefern und die getanen Vorschüsse zu bezahlen. Auch habe ich befohlen, dass alles, was die Feldkriegskassen wieder eure Rechnungen urgieren, niedergeschlagen werde. Meldet mir, ob euch eure Gesundheit erlaubt, wieder Dienste zu nehmen. Ich möchte nicht gern einen Mann von eurer Bravour und Denkungsart entbehren. Ich bin euer wohlaffektionierter König und so weiter. Nun, was sagen Sie hierzu, mein Fräulein? Ich? Nichts. Nichts? Doch ja, dass Ihr König, der ein großer Mann ist, auch wohl ein guter Mann sein mag. Aber was geht mich das an? Er ist nicht mein König. Und sonst sagen Sie nichts? Sie treten wieder in seine Dienste. Der Herr Major wird Oberstleutnant, Oberster vielleicht. Ich gratuliere von Herzen. Und Sie kennen mich nicht besser? Nein. Ihrem Dienste allein sei mein ganzes Leben gewidmet. Die Dienste der Großen sind gefährlich und lohnen der Mühe nichts, die sie kosten. Ich ward Soldat aus der Grille, dass es für jeden ehrlichen Mann gut sei, sich in diesem Stande eine Zeit lang zu versuchen und sich mit allem, was Gefahr heißt, vertraulich zu machen und Kälte und Entschlossenheit zu lernen. Nur die äußerste Not hätte mich zwingen können, aus diesem Versuche eine Bestimmung, aus dieser gelegentlichen Beschäftigung ein Handwerk zu machen. Aber nun, da mich nichts mehr zwingt, nun ist mein ganzer Ehrgeiz wiederum einzig und allein, ein Mensch zu sein. Der werde ich mit Ihnen, liebste Minna, unfehlbar werden. Der werde ich in Ihrer Gesellschaft unveränderlich bleiben. Morgen verbinde uns das heiligste Band. Und sodann wollen wir um uns sehen und wollen in der ganzen weiten, bewohnten Welt den stillsten, heitersten, lachendsten Winkel suchen, dem zum Paradiese nichts fehlt. Als ein glückliches Paar. Nicht so, mein Herr. Wie? Auf einmal so verändert? Ist dieser schmeichelnde, stürmische Liebhaber der kalte Tellheim? Konnte nur sein wiederkehrendes Glück ihn in dieses Feuer versetzen? Ja, erlaube mir, dass ich bei seiner fliegenden Hitze für uns beide Überlegung behalte. Jetzt, da ihn die Ehre ruft, da sich ein großer Monarch um ihn bewirbt, sollte ich zugeben, dass er sich verliebten Träumereien mit mir überließe? Nein, Herr Major, folgen Sie dem Wink Ihres besseren Schicksals. Kurz, hören Sie also, Tellheim, was ich fest beschlossen, wovon mich nichts in der Welt abbringen soll. Ehe Sie ausreden, Fräulein, ich beschwöre Sie, Minna, überlegen Sie es noch einen Augenblick, dass Sie mir das Urteil über Leben und Tod sprechen. Ohne weitere Überlegung. So gewiss ich Ihnen den Ring zurückgegeben, mit welchem Sie mir ehemals Ihre Treue verpflichtet, so gewiss Sie diesen nämlichen Ring zurückgenommen. So gewiss soll die unglückliche Barnhelm die Gattin des glücklichen Tellheims nie werden. Ist das wahr, mein Fräulein? Sie wollen nur den unglücklichen Tellheim. Er ist zu haben. Ja, ich will den Brief nicht bekommen haben. Das sei alles, was ich darauf antworte und tue. Was wollen Sie, Tellheim? Sie besitzen. Halten Sie! Fräulein, er ist unfehlbar zerrissen, wenn Sie nicht bald sich anders erklären. Als dann wollen wir doch sehen, was Sie noch wieder mich einzuwenden haben. Wie? In diesem Tone? So soll ich, so muss ich in meinen Augen verächtlich werden? Nimmermehr! Es ist eine nichtswürdige Kreatur, die sich nicht schämet, ihr ganzes Glück der blinden Zärtlichkeit eines Mannes zu verdanken. Falsch! Grundfalsch!